Salvador Antonio Valdés Mesa, Mitglied des Politbüros des Sitka der KPE Kubas und stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates der Republik Kuba, der als Sondergesandter des ersten Sekretärs des Sitka der KPE Kubas, Raúl Castro Ruz, zu Besuch in der DVK Wald und seine Begleitung sowie die Mitarbeiter der Botschaft der Republik Kuba in der DVK legten am 28. Juni an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenkorb nieder und verbeugten sich davor. An diesem Tag trafen der Sondergesandte und seine Begleitung mit einer Maschine in Pyongyang ein.